Der größte deutsche Rapper aller Zeiten. Alles, was sie von mir schreiben, sind nur Halbwahrheiten. Fick die Cops, ich hab seit Jahren keine Privatsphäre. Schaufel euch ein Massengrab und Classic ist die Grabrede. Ich erzähle meiner Tochter von der Zahnfee. Halbe Stunde später fallen Schüsse aus meinem AMG. Yeah, ich lebe zwei Leben und du lebst keins. Perforierte Nappaleder, sitze schneeweiß. Rap Hochadel, Euro stapeln. Kein Limit an den Geldautomaten. Givenchy Sweater, 900 Euro UVP. Wir sind zu KDW, deutscher Rap ist QVC. Ich bin weit gekommen seit den MTV Awards. Weit gekommen, so wie Peter North. Die glorreichen zwei Hoheiten. Ihr Missgeburten müsst uns lobpreisen. Gott sei Dank bin ich und nicht du. Check die GQ, ich mach Cash so wie Boo. Wir brauchen zwei Kronen, zwei Throne, zwei Zepter. Wir lassen Leibwächter hängen, du scheiß Rapper. Gott sei Dank bin ich und nicht du. Check die GQ, ich mach Cash so wie Boo. Wir brauchen zwei Kronen, zwei Throne, zwei Zepter. Wir lassen Leibwächter hängen, du scheiß Rapper. Fick Rap, ich mach Rap-Geschichte. Hinter Eingang, keine Gästeliste. Keine Presse, bitte, Sonny zieht das Coca von der Messerspitze. Bitches an meinem Arsch wie eine Testospritze. Ich will ne Milf in weißen Tennisrock und Tennisschuh. Classic Drop, deutscher Rap braucht ein Panic Room. Sollte ich morgen von uns gehen, hier mein letzter Wille. Ne Schachtel Marlboro, ein Blowjob und paar Western-Filme. Meine Bitch in Jimmy Choo's, ich im Yeezy Boost. Tag Team in Alexander McQueen. Rapper reden über Muskeln oder Brustumfang. Ich bin so ein Sklave, ich muss Bands fahren aus Gruppenzwang. Trag die Nase so hoch, die kann keiner brechen. Rap Michael Jackson in Designer Fashion. Rohdiamant, mach die Kohle wie ein Kokslieferant. Goldene Platten an der Wohnzimmerwand. Gott sei Dank bin ich und nicht du. Check die GQ, ich mach Cash so wie Boo. Wir brauchen zwei Kronen, zwei Throne, zwei Zepter. Wir lassen Leibwächter hängen, du scheiß Rapper. Gott sei Dank bin ich und nicht du. Check die GQ, ich mach Cash so wie Boo. Wir brauchen zwei Kronen, zwei Throne, zwei Zepter. Wir lassen Leibwächter hängen, du scheiß Rapper. I be that young, pretty fly, smooth, glorious kid. Luxury rap. Hate my dress code. Pretty motherfuckers at your door. Middle finger to the law, nigga, grip on my balls. I be that young, pretty fly, smooth, glorious.